Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich habe mich so aus zwei Gründen über die Einladung gefreut. Zum einen, dass man sich da so nochmal oder dass ihr euch da nochmal an mich erinnert habt. Und das andere, dass ja eine und ich ja dass eine ich sag mal dass es auch möglich ist, die Gegenposition zu Gramsci vorzustellen. Mir scheint es tatsächlich immer so zu sein, oder mir schien es, als ich mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt habe, was ein wenig her ist, muss ich auch zugeben, sage ich gleich was dazu. Mich haben dann die Wege tatsächlich zum Rätekommunismus geführt oder halt zu diesem Heinz Langerhans, der sehr viel über Faschismus und Stalinismus nachgedacht hat. Das ist zwar alles die gleiche Epoche, aber es ist eine andere Wohnungstür sozusagen. Und als ich mich jedenfalls damals sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, fand ich es auffällig, dass Gramsci eigentlich der Einzige ist, zu dem, wenn man ihn rezipiert und so wie halt auch die Rezeption mal von Christian Riechers abgesehen auch zugelassen und gepflegt wurde, der Einzige ist, zu dem eigentlich keine Gegenstimme bekannt ist. Also nicht, dass man, wenn man eine Veranstaltung über jemanden macht, auch immer die Gegenposition repräsentieren, mit einbringen muss. Das muss nun wirklich nicht sein. Da habe ich Verständnis für. Aber es geht ja auch um das Big Picture. Und ja, man denkt so, ja, wenn man was zu Lukács macht, dann hat man ja auch so direkt so, ah ja, nee, mit Lukács, da ging irgendwas schief oder da war was komisch in den 30er Jahren. Oder wenn man was zu Adorno macht, dann fällt man ja ein, ja gut, es gibt halt aber auch diesen massiven Gegenwind, ne, Habermas oder auch die orthodoxen Marxisten und so. Und alle haben also so, man hat das irgendwie so im Kopf, aber Gramsci schien mir, also es mag sein, dass sich in den letzten Jahren da auch was getan hat, aber ich finde, ein ganz entscheidendes oder wichtiges Indiz ist halt gleich geblieben, eben, dass sich nämlich nicht so viel getan hat. Deutschland ist das einzige Land, einzige größere Land in Europa, Westeuropa. Westeuropa, da gibt es natürlich immer noch eine Trennung, in der es keine Edition der Schriften von Amadeo Bodiga gibt. Der, wenn man so will, Gegenspieler von Gramsci, unfreiwilligerweise der Gegenspieler. Es gibt es nicht, es ist unbekannt. Und wenn, dann ist er, es gibt diese Pflichtartikel, zum Beispiel zum 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei in Italien, wie sie zunächst hieß. Das war nicht die italienische Kommunistische Partei, sondern die Kommunistische Partei in Italien. Das ist ein feiner, aber bedeutender Unterschied, nämlich ob man sich sozusagen zu einer nationalen Zugehörigkeit definiert, wenn man sagt, man ist die italienische kommunistische Partei, oder ob man sagt, man ist eine Sektion einer Weltpartei, die nicht national sich definiert und nur verschiedene Länderregionen hat. Da gibt es dann diese Pflichtartikel, letztes Jahr zum Beispiel, und dann kann man natürlich nicht ganz drum herum kommen, dass der Parteigründer und der wichtigste Parteitheoretiker besagte Amadeo Bodiga war. Gramsci spielt da keine Rolle. Er war auf dem Kongress, wo sich die Partei konstituiert hat, dabei. Aber bei allen programmatischen Schriften in den ersten Jahren bis 1924 taucht er nicht auf oder spielt keine Rolle. Und dann hat man schnell so die Klischees an der Hand, naja gut, das muss wohl irgendein Holzkopf gewesen sein oder ein Dogmatiker oder ein Ultralinker, ein Sektierer und so weiter und so fort. Das kann man auch sagen, aber es wäre doch wünschenswert, wenn sich so diese Standards über Jahrzehnte immer mal wieder anlässlich von Jubiläumsartikeln wiederholen, das doch mal wirklich nachzuprüfen und nachzulesen und auch mal sich wirklich die Zeitgeschichte anzugucken. Und das ist wirklich verflixt. Da ist die Deutsche Linke, die ja zumindest theoretisch wahnsinnig viel auf sich hält und unglaublich stolz ist, dass auch so unglaublich viel übersetzt wird, da ist sie wahnsinnig provinziell. Und anders als Italien und Frankreich und England, Spanien, Türkei, gibt es hier keine nach heutigen Maßstäben wissenschaftliche Bodiga-Edition. Einschränkung gibt es schon, ist nämlich alles, es ist in der Tat alles übersetzt, aber halt auf, von einem kleinen Übersetzerkollektiv auf eigene Faust. Also diese, die ganzen Texte Bodigas liegen, oder die entscheidenden liegen alle vor, aber ja, es hat vielleicht nicht die nötigen, es geschieht nicht im akademischen Rahmen, es geschieht nicht im Rahmen irgendeiner Partei. Also setzt man sich damit vielleicht, man stößt nicht so leicht drauf. Wobei ich glaube, wenn man einmal den Namen bei Google eingibt, kommt man auch schon auf die Seite mit den Übersetzungen. Aber es scheint so nicht weiter beachtenswert zu sein. Und ich werde jetzt die Gelegenheit nutzen, die tatsächlich die Gegenposition darzustellen. Der Vortrag heißt Die Gramsci Legende. Und die Legende kann man der Reihe, also die verschiedenen Etappen der Legende kann man ganz kurz so bezeichnen. Gramsci war ein bedeutender Marxist. Nein. Gramsci war ein hervorragender Kommunist. Nein. Gramsci war ein bedeutender Politiker. Nein. Gramsci war ein herausragender, bemerkenswerter Philosoph. Nein. Und ich habe mir, es war also so ein bisschen auch wieder so die Begegnung mit meinem, mit meiner, ja, mit einem früheren Ich. Und ich habe mir lange überlegt, wie ich das irgendwie darstellen kann, weil es natürlich einfach auch ein bisschen verschachtelt ist. Also ich habe zu diesem Christian Richers geforscht, der Christian Richers hat zu Bodiga geforscht und darüber dann formuliert sich, ergibt sich die Gramsci-Kritik. Das ist also eine mehrfache Verschachtelung. Und es ist, wie ihr merkt, kein, einfach von der Genese her, kein einfaches Konstrukt, ein bisschen komplex. Und ich war, also wirklich bis jetzt, ich habe aber gerade so, hatte ich vielleicht eine kleine Erleuchtung. Ich hatte also auf der einen Seite mir verschiedene Passagen vorgelegt, ich hatte auch nochmal zu einigen Sachen auch nochmal gearbeitet. Das wäre jetzt ein bisschen Stückwerk. Und es gibt auf der anderen Seite ein längeres Feature von Christian Richers, das er 1971 für den Westdeutschen Rundfunk produziert hat. Das heißt auch Gramsci, eine nicht nötige oder eine unnötige Legende. Und ich werde es jetzt folgendermaßen machen. Ich erzähle noch ein paar Dönekes und dann steige ich auch ein. Ich werde also um, keine Ahnung, ja, ein bisschen direkt für Stimmung zu sorgen, meine in Nutsche oder also im Kern die Gramsci-Kritik vortragen, was natürlich, weil ich das wirklich sehr gedrängt mache, was Apodiktisches und Hartes hat. Und dann werde ich dieses Feature vorlesen von dem Richers. Ich habe das alles ist gesammelt, diese Schriften von dem Christian Richers, der schon lange nicht mehr lebt, der ist 1993 vorfristig gestorben, nach schwerer Krankheit. Die sind alle in diesem Buch, Die Niederlage in der Niederlage, versammelt. Und jetzt kommt der Werbeaspekt, wozu das Mikrofon auch sehr gut passt. Ich habe das Buch auch dabei, das ist halt wirklich vor 12 Jahren erschienen, das heißt, es ist alles abgeschrieben und alles irgendwie, es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es das noch im regulären Buchhandel gibt. Jedenfalls gibt es das für wirklich sehr kleines Geld. Also falls jemand die andere Seite kennenlernen möchte, und die also die Seite der Gramsci-Kritik, und sie halt in Verbindung einerseits mit einer Darstellung des Denkens von Bodiga und aber auch einer Analyse der Umstände, der Degeneration der kommunistischen Weltbewegung und die Durchsetzung des Faschismus, der ist mit den Texten von Richers sehr gut bedient, finde ich. So, das jetzt nur für die Leute, die es dann noch anschließend interessiert und die jetzt nicht so abgeschreckt sind oder die das jetzt nicht so unfreundlich fanden. Der Sache nach ist es natürlich genau das, unfreundlich. Der Punkt war, der Richers war im Berliner SDS, der ist Jahrgang 1936, das muss ich noch vorab erzählen. Und der Berliner SDS, Sozialistische Deutsche Studentenbund, war in einigen Zellen in Berlin Ende der 50er Jahre eine wirklich interessante, illustre Veranstaltung, interessanter Verein, wo viele Leute, die dann auch später die Revolte geprägt haben, sich schon da so ihr Denken geschärft haben. Wäre eine Geschichte für sich. Jedenfalls saß man da ja auf dem Trockenen. Die SPD hatte sich, ich weiß gar nicht genau, hatte sich mit ihrem Bad Godesberger Parteiprogramm vom Sozialismus distanziert. Sie war dem Programm nach bis 1959 oder so eine sozialistische Partei und setzte dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund die Studentenvereinigung der Partei die Pistole auf die Brust. Und ich weiß gar nicht, was dann letztendlich das formal juristische Argument war, aber der SDS hat sich halt nicht distanziert vom Marxismus in einem sozialistischen Programm und es gab einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Das heißt, Mitglied des SDS durfte nicht mehr Mitglied der SPD sein. So. Und dann waren also diese Leute isoliert, noch mehr isoliert, und man fühlte sich hilflos und an den Rand der Gesellschaft gedrückt. Man hatte was gehört, dass es insbesondere eine Partei in Europa gab, die sich kommunistisch nannte und die wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und war gar nicht mal so sehr auf Moskau fixiert. Das war die italienische kommunistische Partei. Und die begleitete, wenn man so will, jeden Schritt ihres Wachstums mit einer Herausgabe der Schriften von Gramsci. Und das war natürlich klar, was haben die, was wir nicht haben? Gramsci. Das müssen wir also auch hier haben. Den müssen wir hier nach Deutschland holen. Und der Riechers, der, glaube ich, sogar der Politikwissenschaftler war und Romanist, sprach also Italienisch und hatte mehr oder weniger den Auftrag des SDS, geh noch mal nach Italien und arbeite mal das alles für uns auf. Gedrängt gesagt. Gesagt, getan, ging nach Italien und kriegte dann natürlich schon mit, dass die von außen betrachtet nominell kommunistische Partei, das in Wirklichkeit, also intern betrachtet, gar nicht mal so war, sondern sie eher die Funktion der Sozialdemokratie einnahm in Italien, was schon mal eigenartig war. Und er fing dann also an, dachte, okay, ich muss mich Gramsci gründlich widmen, wirklich gründlich. Das heißt also, ihn in seiner Zeit zu verstehen. Und dann hat er dann irgendwie geforscht und dann stieß er halt auf alte Leute und die sagten, ja, da gibt's jemanden, mit dem kannst du reden. Der war damals dabei. Und sogar an führender Stelle. Das ist besagter Bodiga. Und es war total verrückt, weil gab damals keine Akte der Partei, wo dieser Name vorkam. Null. Komplett unbekannt, getilgt. Konnte also irgendwie nicht sein. Riechers, jetzt nicht dumm, hat dann sich die offiziellen Archive angeguckt, wo die ganzen Unterlagen der faschistischen Partei gelagert war, die ganzen Spitzelberichte. Und auf einmal, Moment mal, diesen Bodiga, den gab es, der war wichtig, der wurde als, noch lange vor Gramsci und weit vor Gramsci, als größte Gefahr für die faschistische Offensive angesehen. Und das ist doch verrückt. Also man erfährt mehr über den aus Sicht der Gegner als aus der Sicht der eigenen Leute. Und er hat dann mit ihm Kontakt bekommen. Es war also schon damals auch ein alter Mann, durch Krankheiten auch geschwächt, bei Neapel. Und der erzählte ihm, der muss auch ein sehr freundlicher Mensch gewesen sein, auch wenn die Theorie sehr harsch und hart und knochig ist, aber das sind ja manchmal zwei verschiedene Sachen. Der erzählte ihm dann einiges über Gramsci. Und Riechers hat dann diese Doktorarbeit geschrieben, Marxismus in Italien, die ich jetzt nicht wieder abgedruckt habe, die wäre zu lang, aber ich habe sozusagen die Kurzfassungen hier drin. Und es war klar, okay, ich möchte eigentlich jetzt aus Riechers Sicht, ich möchte eigentlich diese Gramsci-Sache schnell erledigt haben und möchte mich eigentlich dann danach dem Werk von Bodiga widmen. Und das ist ein bisschen so die Tragödie, also er hätte es gekonnt, er ist dann später an die Universität Hannover gegangen und hat da lange unterrichtet, dass er offensichtlich auch kein besonderer viel und gerne Schreiber war und also tatsächlich nur den ersten Teil seiner Lebensaufgabe, sag ich mal, ordnungsgemäß abgeliefert hat, nämlich die Gramsci-Kritik und der zweite Teil, das sozusagen positive Werk, die Darstellung des revolutionären Marxismus an Amadeo Bordigas, das existiert halt nur in Fragmenten oder in kürzeren Aufsätzen. Ich steige mal direkt mit einem Bordiga-Zitat ein, weil das Verrückte ist, die beiden waren, naja, sie waren wirklich gute Freunde. Sie hatten sich theoretisch, waren Kontrahenten, aber menschlich muss es sehr gut geklappt haben. Bordiga gehörte zu den Leuten, die als Gramsci am Ende seiner Haftzeit, als sich also auch schon sein Leben zum Ende neigte, gebeugt von den schweren Krankheiten, war er einer der wenigen, die auf der Liste stand, mit denen er sprechen wollte, die jetzt nicht seine Verwandten waren, beziehungsweise es geht ja da vor allen Dingen, das habt ihr dann vielleicht im Laufe der Woche auch schon alles erfahren, um die Schwester seiner Frau, die sich sehr um ihn gekümmert hat. Die Frau hat in Moskau gelebt. Und aus dem alten Parteimilieu war besagter Bordiga zu dem Zeitpunkt längst zu einer Unperson erklärt, also aus den Annalen getilgt, kein physisches, aber ein biografisches Opfer des Stalinismus. Bordiga war der Einzige aus dem alten Parteimilieu, mit dem er sprechen wollte. Also es schien diese persönliche Nähe zu geben. Und damit verlasse ich jetzt aber auch sozusagen die Ebene der Empathie. Fange mit einem Zitat von Bordiga an, der jeglichen Kontakt zur bürgerlichen Öffentlichkeit abgelehnt hat. Und immer nur anonym veröffentlicht hat und auch sozusagen alle Denunziationen ertragen hat, weil er diesen radikalen kollektiven Politikbegriff hatte. Und erst an seinem Lebensende als auch sehr kranker Mensch hat er ein Interview der Reihe gegeben. Und da gibt es eine Passage, da äußert er sich, also es gibt auch sehr kritische Passagen, vielleicht komme ich zu denen auch, aber eine, die auch nochmal so ein bisschen was über dieses Milieu und über die Möglichkeit einer Freundschaft auch verrät, auch wenn man sich theoretisch feindlich gegenübersteht. Wir waren nicht nur Genossen mit Gramsci, der meine ganze Bewunderung hatte, verband mich auch eine innige Freundschaft. Unser letztes Zusammensein in einem, man kann wohl sagen, Parteimilieu, geht auf das Jahr 1926 zurück, als wir mit anderen auf die Insel Ustica verbannt wurden. In jener Zeit boten Antonio und ich uns jedes Mal, wenn eine Frage zur Diskussion gestellt wurde, die unsere Grundsätze und Bewegungen betraf, in stillem Einvernehmen an, den anderen die jeweils zur Diskussion stehende Anschauung der gegnerischen Seite zu einem bestimmten Thema darzulegen. Also, ich erzähle, was Gramsci sagt, Gramsci erzählt, was ich sage. So war sichergestellt, was übrigens eine wunderbare, sage ich mal nur, eine wunderbare Methode ist, auch in England wird die gerne gepflegt, in Debattierclubs, also den Gift aus der Diskussion zu nehmen, weil man ist ja erstmal verpflichtet, den Gegner darzustellen, wechselseitig. So war sichergestellt, dass jeder von uns beiden die Widersprüche zum Denken des anderen und seiner Strömung scharf machen und nicht irgendwie abschwächen wollte. Die Darstellung endete in der Regel damit, dass wir uns gegenseitig bestätigten, die Gesamtauffassung des anderen gut vorgetragen zu haben. Es handelte sich ganz deutlich um zwei Geschichtsauffassungen, die nicht miteinander vereinbar waren. Diejenige Gramscis nahm klar die Linie des antifaschistischen Parteienbündnisses vorweg, während meine sich dieser Linie äußerst energisch entgegenstellte. Ja, was das bedeutet, das wird dann vielleicht klar, was das bedeutet, oder was das heißt, das wird dann vielleicht deutlicher. im Laufe meiner Erzählung oder meines Berichtes. Also, mein Teil, der apodiktisch harte, unversöhnliche. Der kommunistische Denker Gramsci entstammt der Phase der Verflachung und Verödung der internationalen marxistischen Debatte seit Beginn der 20er Jahre. Notabene, also wohlgemerkt, es gibt, auch wenn Gramsci heute als Spitzentheoretiker des Marxismus gilt, kein einziges durchgearbeitetes theoretisches Werk von ihm. An intellektueller Brillanz konnte er es mit seinem Zeitgenossen Lukács, Korsch oder auch Bucharin nicht aufnehmen. Kein Vorwurf, denn Gramsci war Stratege, kein Theoretiker, ein erfolgreicher Parteisoldat und als solcher in den frühen 20ern ein Produkt der sich rapide stalinisierenden Dritten Internationale. Was heute als sein Werk in linksakademischen Kreisen kultartig verehrt wird, jene 32 Gefängnishefte, die er in faschistischer Haft mit Gedanken und Gedankensplittern unterschiedlichster Art füllte, ist in erster Linie Ergebnis der Isolation. Selbstverständigung und Überlebenstraining, die Anstrengung, als Opfer faschistischer Gewalt nicht den Kopf zu verlieren. Wie vorläufig die Notizen sind, hat Gramsci selbst zu jeder Zeit gewusst. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist der 1937 an den Folgen seiner fast 11-jährigen Haft verstorbene Gramsci zu einer radikal enthistorisierten Figur umgepolt worden. War er nun der erste Vorsitzende der Kommunistischen Partei in Italien oder nicht? Irgendwie ist das egal, spielt keine Rolle in der Rezeption. Er war es übrigens nicht, das hatten wir schon, es war der Klassenkampfkommunist Amadeo Bordiga. Und dass seit Mitte der 20er Jahre die damalige Minderheitsfraktion um Gramsci gegen die linksradikale Bordiga unterstützende Mehrheit sich durchsetzen konnte, ist vor allem der massiven und intriganten Einflussnahme der Kommunistischen Internationale zu verdanken. Der Theoretiker Gramsci wird den italienischen Verhältnissen entrückt. Dabei ist sein Durchmarsch ohne diese Verhältnisse gar nicht zu erklären. Er musste nach dem Zweiten Weltkrieg von seinem Freund und Nachfolger Palmiro Togliatti zur Galionsfigur der Kommunisten erst aufgebaut werden. Gramsci ohne Togliatti, das wäre heute alleine eine tragische Figur der kommunistischen Geschichte. Nach dem Krieg ließ Togliatti seine Kader dem Klassenkampf abschwören. Demilitarisierung der Partisaneneinheiten, Propagierung des nationalen Aufbaus, politische Annäherung an den Mittelstand, Beteiligung an der Einheitsregierung, Schaffung der wahren italienischen Nation mit dem Süden als endlich gleichberechtigten Teil. Wer halsstarrig am militanten Arbeiteraktivismus festhielt, riskierte in der Zeit unmittelbar nach 1945 oder in Italien ist es ja etwas anders, man kann eigentlich auch sagen nach 1944, vom Geheimdienst der Partei ermordet zu werden. Diese Fälle gab es. Gramsci lieferte mit seiner nationalen Entwicklungsideologie die Grundlagen für die Entwicklung der Kommunistischen Partei zu einer Volkspartei. Die Stichworte: Erringung der gesellschaftlichen Hegemonie und nicht mehr, wie Lenin es noch gefordert hatte, Zerstörung der bürgerlichen Staatsmaschine, Verlagerung des Klassenkampfs auf das Feld der Kultur, weniger Streiks, mehr Bildung, nicht zu vergessen die Anerkennung der Intellektuellen als eigenständige, relevante Schicht. Alle diese Vorhaben decken die kommunistischen Kader mit Theorieversatzstücken Gramscis. Der ist ja integer, ein Opfer des Faschismus, noch jemand, der nie von der mörderischen Paranoia der Stalinisten ergriffen war, ein bildungshungriger Sade aus kleinen Verhältnissen verliebt in die imaginierte Kulturnation Italien. Er ist das Werkzeug, mit dem die KP die Mauern der Betriebe, in denen sie als ursprüngliche Klassenpartei noch eingesperrt ist, niederreißen wird. Es sind seine Stichworte, mit denen sich die KP schließlich als wählbare Alternative präsentiert und sich mit der katholischen Kirche zumindest partiell aussöhnen kann. Und auch das ist wichtig. Gramscis Betonung des nationalen Weges zum Sozialismus verschafft Togliatti die Freiheit, sich von der übermächtigen KPdSU zu lösen. Die italienische KP hat Erfolg, ist in all den Wirrungen und Irrungen der westeuropäischen Nachkriegslinken eine konstant wachsende Größe. Jetzt aber nur mal nebenbei gesprochen, das ist ja alles weg. Das gibt's ja nicht mehr. Also wenn man jetzt in Italien ist, was ist denn da jenseits dieser liberal-linken Partei PD und sich vielleicht so an der Basis dieser fünf Sterne sammelnden eigentlich noch politisch gesehen links? Ne? So. Das ist ja das Schockierende. Das Verschwinden dieser Partei, die über 30% hatte 1976. Aber sie ist bis in die 80er Jahre eine konstant wachsende Größe. So erfährt Gramsci nach seiner Aneignung durch Togliatti eine Generation später seine zweite Aneignung. In der westdeutschen Linken zum Beispiel, deren Parteigründungen von KBW, Kommunistischer Bund Westdeutschland, bis DKP Ende der 70er Jahre allesamt gescheitert sind, bricht ein Gramsci-Boom aus. Also über 10 Jahre, nachdem Riechers seine Doktorarbeit geschrieben hatte. In den 70ern tat sich nämlich erstmal nur sehr wenig. Gramsci ist die Figur, mit der man den eigenen dogmatischen Marxismus-Leninismus überwinden kann, ohne mit den Lebenslügen in materialistisch-historischer Absicht abrechnen zu müssen. Mit ihm lässt sich noch jeder Humbug als Ringen um die nationale Hegemonie deklarieren. Es ist ein beliebter Schachzug, linke Kritik am nationalen Kommunismus oder am nationalen Weg zum Sozialismus als abstrakt oder sektiererisch abzukanzeln. Historisch sieht es anders aus. Die kommunistische Linke in Italien wusste sehr gut, was Mussolini hätte in Bedrängnis bringen können, so banal es klingt, konsequenter Klassenkampf. 1922 kam es zu einem Generalstreik gegen das noch schwache Faschistenregime, ein Kampf, der zunächst von allen antifaschistischen Kräften getragen wurde. Organisiert werden konnte der Streik im Prinzip aber nur von der kommunistischen Partei, die damals noch strikt auf Arbeitermilitanz setzte und bereits über schlagkräftige, klandestine Strukturen verfügte. Der Streik brachte Mussolini tatsächlich in Bedrängnis, wurde aber, ehe er sich voll entfalten konnte, von der bürgerlich-sozialistischen Opposition hintertrieben und schließlich abgewürgt. So viel zum Thema Bündnispartner. Wenn noch Zeit ist, kann ich etwas zu diesem, oder mit Riechers etwas zu diesem Streik 1922 reden. Und es gibt auch, glaube ich, das Beaumont von Bodiga sagt, dass ein halber Sieg schlimmer sein kann, zu einer verheerenden Niederlage führen kann, als ein verlorener Kampf. Nicht ganz 4 Jahre später, im Januar 1926, fand der dritte Kongress der italienischen Kommunisten in Lyon statt, schon illegal. Der Faschismus hat sich etabliert, aber noch nicht alle Gegner ausgeschaltet. Gramsci befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch auf freiem Fuß. In Lyon feiert Bodiga übrigens auch. In Lyon feiert er seinen größten Triumph. Seine Thesen von Lyon werden mit einer Mehrheit von 90% angenommen. Die linke Plattform, die die restlichen Stimmen auf sich vereinigt. Noch dieses Ergebnis ist manipuliert, denn alle Enthaltungen werden der Gramsci-Fraktion zugesprochen. Uneingestandenes Subjekt, das ist ein Zitat von Christian Riechers, uneingestandenes Subjekt des historischen Prozesses ist die italienische Nation. In Gramscis Worten, Zitat, das Proletariat stellt das einzige Element dar, das aufgrund seiner Natur eine die ganze Gesellschaft vereinheitlichende und koordinierende Funktion hat. Sein Klassenprogramm ist das einzige unitarische Programm, das heißt, das einzige, dessen Anwendung nicht dazu führt, die Kontraste zwischen den verschiedenen Elementen der Wirtschaft und der Gesellschaft zu vertiefen und die staatliche Einheit zu zerbrechen. Zitat Ende. Das Proletariat als Träger des Allgemeinwohls, als wahrer staatlicher Einheit und Garant der nationalen Gemeinschaft. Das ist die Sprache des italienischen Nationalkommunismus oder nationalen Kommunismus und der schlagende Beweis, dass eine nationale Ideologie und antifaschistische Ideologie gut zusammengehen können. Denn Gramsci zufolge sind es die Faschisten, die eine antinationale Wirtschaftspolitik betreiben. Ihr Akkumulationsregime bedeutet, Zitat, kein Anwachsen des nationalen Reichtums, sondern eine Beraubung einer Klasse zugunsten einer anderen, und das heißt der Arbeitenden und Mittelklassen zugunsten der Plutokratie. Anhänger für diese Polemik, die ich damals geschrieben habe, war unter anderem ein Essay eines in Marburg, ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist, unterrichtenden DKP-nahen, glaube ich, damals noch sehr jungen Menschen namens David Salomon, der in der Zeitschrift Z, Zeitschrift Marxistische Erneuerung, einen Essay publiziert hatte, Gramsci, die deutsche Linke und das Problem der Nation. Darauf gehe ich jetzt noch ein, auch wenn vielleicht David Salomon keine große Rolle spielt, aber es ist exemplarisch. Da klingeln natürlich einem die Ohren, Gramsci, die deutsche Linke und das Problem der Nation, aber Salomon ist natürlich kein Nationalrevolutionär, im Gegenteil, er möchte den Umgang der Linken mit der deutschen Nation entmythologisieren und auf eine rationale Basis stellen, was vielleicht politisch gesehen so auf eine Lafontaine-Wagenknecht-Position hinausläuft. Damals hieß noch so unser Gegner Jürgen Elsässer, der gerade sich von der jungen Welt getrennt hatte und noch nicht sein eigenes Ding da hatte, kompakt. Und man hatte also bis so 2009 war es selbstverständlich, dass Jürgen Elsässer noch in einem linken Kontext gehört. Und dann sozusagen war klar, dass es so dieses offen neofaschistische bei ihm hat. So. Also damals hätte man jetzt gesagt, es geht in Richtung Jürgen Elsässer und heute würde man eher sagen, es geht in Richtung Wagenknecht Lafontaine. Es sollen auf abstrakt theoretischem Niveau die Nation und der ihre Einheit garantierende Staat als Felder proletarischer Emanzipation anerkannt werden. Salomon zitiert seinen Gewährsmann Gramsci ausführlich. Jetzt ein längeres Zitat wieder. Es gibt keine Gesellschaft außerhalb des Staates, der Ursprung und der Zweck jeglichen Rechts und jeglicher Pflicht ist, der die Garantie für das Andauern und den Erfolg jeder gesellschaftlichen Aktivität darstellt. Von der proletarischen Revolution kann man nur dann sprechen, wenn sie einen typisch proletarischen Staat ins Leben ruft und ihn verkörpert. Denn er wahrt das proletarische Recht und übt seine Hauptfunktionen als Ausdruck des proletarischen Lebens und der proletarischen Macht aus. Zitat Ende. Gesellschaft ist so nur als Verstaatlichte zu denken, was ich eine fürchterliche Utopie finde. Ziel der proletarischen Revolution ist nicht eine Gesellschaft, in der es keine Proleten mehr gibt, sondern der proletarische Staat, mithin die Verlängerung der proletarischen Existenzen, wenn auch staatlich anerkannt und moralisch veredelt. Noch einmal Gramsci, den Salomon zustimmend zitiert. Für die Revolution sind Menschen mit nüchternem Geist notwendig. Menschen, die alles tun, damit das Brot nicht in den Bäckereien fehlt. Menschen, die die Züge fahren lassen, die dafür sorgen, dass die Betriebe Rohstoffe haben und dass Industrieprodukte gegen Landwirtschaftsprodukte getauscht werden können. Die Integrität und Freiheit der Person vor Angriffen der Verbrecher garantieren, die den Komplex der sozialen Dienstleistungen funktionieren lassen. Und das Volk nicht zur Verzweiflung und zu einem wahnsinnigen Gemetzel untereinander treiben. Zitat Ende. Alles, was der Staat unternimmt, ist an sich neutral, geradezu naturwüchsig. Die infrastrukturellen Maßnahmen, die er leistet und garantiert, dienen nicht etwa der Integration der bürgerlichen Gesellschaft und der Minimalreproduktion einer ausgebeuteten Arbeiterklasse, sondern sind gleichsam überzeitlich, an sich also neutral. Kommen einem derlei Zitate nicht irgendwie bekannt vor, aus einer VWL-Vorlesung, einem Proseminar über Hobbes oder der Staatsrechtsübung an einem Institut für politische Wissenschaften? Vieles bei Gramsci ist bürgerliche Ideologie, umgepolt durch Verwendung der Adjektive proletarisch oder kommunistisch. Aber an ihrem Gehalt ändert sich dabei nicht viel. Jetzt der längere Text von Riechers. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich ein bisschen abkürzen, weil ich ja jetzt auch schon einiges erzählt habe. Ja, ich steige ein bisschen, ist am Anfang holpert es, weil ich mir jetzt so die Herleitung spare. Ziemlich am Anfang hat Riechers einen, das kennt ihr wahrscheinlich, es war zumindest damals ein, als es so viele akademische Marxisten gab, ein wahnsinnig beliebtes und lustig befundenes Brecht-Zitat aus dessen Flüchtlingsgesprächen. Da sagt nämlich der, der dann im Exil geschrieben hat, der Brecht, da sagt er, gibt's, die unterhalten sich offensichtlich, ist das alles in diesem Augsburger Dialekt auch so ein bisschen geschrieben, den Brecht ja gesprochen hat, das kann ich natürlich nicht imitieren. Und dann gibt's einen Physiker Ziffel und der sagt, eine halbwegs komplette Kenntnis des Marxismus kostet heute wie mir ein Kollege versichert hat, 20.000 bis 25.000 Goldmark. Und das ist dann ohne die Schikanen. Darunter kriegen sie nichts Richtiges, höchstens so einen minderwertigen Marxismus ohne Hegel oder einen, wo der Ricardo fehlt und so weiter. Mein Kollege rechnet übrigens nur die Kosten für die Bücher, die Hochschulgebühren und die Arbeitsstunden und nicht, was Ihnen, also Ihnen, Gesprächspartner, entgeht durch Schwierigkeiten in Ihrer Karriere oder gelegentliche Inhaftierung. Und er lässt weg, dass die Leistungen in bürgerlichen Berufen bedenklich sinken nach einer gründlichen Marx-Lektüre. In bestimmten Fächern wie Geschichte oder Philosophie werden es nie wieder wirklich gut sein, wenn es den Marx durchgegangen sind. Ja, Riechers jetzt. Antonio Gramsci gilt in der öffentlichen Meinung Italiens nahezu unwidersprochen, 1971, die Szene spielt 1971, gilt in der öffentlichen Meinung Italiens nahezu unwidersprochen als größter Marxist des Landes in diesem Jahrhundert. Das Erstaunliche ist, dass diejenigen, die sich an Gramscis Theorie halten und durch sie zum Studium des Marxismus bewegt werden, den Physiker Ziffel in fast allen Punkten widerlegen. Hat ein solcher Intellektueller Karriereschwierigkeiten, so liegt das im seltensten Fall an seinem politischen Credo, sondern ist ganz allgemein in der Anarchie der Markt- und Kooptionsmechanismen begründet. Und ist er einmal im bürgerlichen Berufsleben fest verwurzelt, sind seine Leistungen darin meist beachtlich, ragen oft über den Durchschnitt heraus und werden honoriert. In den Fächern Geschichte und Philosophie schließlich sind die gramscianischen Intellektuellen nicht nur, was Ziffel entschieden ausschließt, wirklich gut, sie sind ganz unbestritten die Besten ihrer Klasse. Wie reimt sich das zusammen? Sind die Schwierigkeiten, die Brechts Ziffel beschrieb, gegenstandslos geworden? Woran liegt das? Ist die Theorie Gramscis speziell auf die Intellektuellen zugeschnitten? Und wenn das der Fall ist, wie sind die Verhältnisse beschaffen, unter denen die gramscianische Theorie, Marx leicht abgewandelt, zur materiellen Gewalt werden konnte, das ist also das Marx-Zitat, die zwar nicht die Massen, aber immerhin die Intellektuellen ergriffen hat? Beginnen wir die Antwort mit den ersten beiden Sätzen aus Marx, der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Hegel bemerkte irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Wir haben es zwar im Moment nicht mit der Weltgeschichte, sondern nur mit der eines europäischen Landes, Italien, zu tun, dafür aber im Falle Gramscis mit einer doppelten Tragödie, aus der sich nach seinem Tode ein marionettenhaftes Possenspiel ableitet, dessen Fäden von der Führungsgruppe der italienischen Kommunistischen Partei gezogen werden. Gramscis wirkliches Leben wurde lange Zeit von der Legendenbildung überwuchert, die die Partei nach seinem Tod im Jahre 1937 mit Geschick ins Werk setzte. Gramsci wurde nicht älter als 46 Jahre. Wenn man seine Biografie eingehend verfolgt, wird deutlich, dass der zeitlebens gesundheitlich geschwächte Gramsci nur durch ungeheure Willenskraft überhaupt dieses Alter zu erreichen vermochte. Diesem Willen zu überleben sind auch die theoretischen Überlegungen zu verdanken, die Gramsci von 1929 bis 1935 zuerst als politischer Gefangener in einem süditalienischen Gefängnis, später nach Verschlechterung seines Gesundheitszustands in zwei Privatkliniken unter bedingter Haftaussetzung niederschreiben konnte. Diese theoretischen Aufzeichnungen, die erst in den Jahren nach 1948 veröffentlicht wurden, haben seinen posthumen Ruhm begründet. Sie waren und sind noch heute ein äußerst wirksames Instrument in den Händen der italienischen Kommunisten, ihren Einfluss unter den Intellektuellen des Landes auszudehnen und zu konsolidieren. Sie dienen darüber hinaus, wenn ein bestimmter Zusammenhang mit Gramsci Schriften aus der Zeit vor seiner Haft festgehalten wird, als Unterpfand für die Richtigkeit der seit 1943-44 eingeschlagenen politischen Strategie seiner Partei in Italien. Es wäre natürlich irrig anzunehmen, dass Gramsci von der Gefängniszelle und dem polizeilich bewachten Krankenhaus aus seiner Partei strategische und taktische Ratschläge übermittelt hätte, die dann Jahre nach seinem Tod verwirklicht wurden. Zwar hat ihn bei seinem Tode im Jahre 1937 die Parteiführung im Exil als den großen Führer der italienischen Arbeiterklasse gefeiert. Zuvor aber hatte sie, seit Beginn der 30er Jahre, den ständigen Kontakt zu ihm praktisch abgebrochen, dem Mann, der immerhin von 1924 bis zu seiner Verhaftung, 26, ihr erster Sekretär gewesen war. Bis heute weder zureichend dementierte noch bestätigte Gerüchte wollen sogar wissen, Gramsci sei während seiner Haftzeit aus der Partei ausgeschlossen worden, weil er die damals vorherrschende Taktik scharf kritisierte. Die Beschlüsse des 7. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale vom Jahre 1935, die die bis heute gültige Taktik der Volksfront verkündeten, also bis heute 1971, hatten Gramsci wieder Recht gegeben, der diesen Weg schon Anfang der 30er Jahre verfocht, gegen den Widerstand seiner damaligen Haftgenossen, die damals die Kominternlinie des Kampfes gegen den sogenannten Sozialfaschismus, das heißt gegen die damalige Sozialdemokratie, vertraten. Obwohl Gramsci durch die nunmehr gültige Komintern, also Komintern Kommunistische Internationale, Linie rehabilitiert war, tat die Parteileitung im Exil nichts, um mit ihm wieder Kontakt aufzunehmen. In den Jahren seiner Klinikaufhalte nach 1933 stand Gramsci noch unter polizeilicher Bewachung, wurde aber fast täglich von seinen Familienangehörigen besucht. Ein Meinungsaustausch mit ihm wäre leicht möglich gewesen. Schließlich wird in der Parteigeschichte davon berichtet, dass die Parteileitung den weitaus schwierigeren Kontakt zu ihren inhaftierten Genossen in den Gefängnissen Mussolinis ohne große Unterbrechungen aufrechterhalten konnte. Es war also nicht gewünscht, der Kontakt zu Gramsci. Er war ein zu eigenwilliger Mensch. Seine Kritik an der Partei, die zu Beginn der 30er Jahre zu einer Offensive gegen den Faschismus aufrief und dabei fast den gesamten illegalen Apparat der faschistischen Polizei in die Hände fallen ließ, war noch nicht vergessen. Nun musste man durchaus damit rechnen, dass Gramsci die Säuberungspolitik Stalins scharf angriff, die in den Schauprozessen gegen die alte bolschewistische Garde ihr sichtbares Zeichen fand. Kurz vor seiner Verhaftung im Oktober 1926 hatte Gramsci im Auftrage des Zentralkomitees seiner Partei einen Brief an die sowjetische Parteiführung gerichtet, in dem die Art der innerparteilichen Auseinandersetzung kritisiert und vor möglichen negativen Auswirkungen auf die nicht-russischen Parteien gewarnt wurde. Ein Gramsci, den man in der Privatheit beließ, war in der Atmosphäre der Schauprozesse weniger gefährlich als ein Gramsci, dessen unvoraussehbare Meinungen den Exilparteiführungen in Paris und Moskau als gefährlich, wenn nicht gar konterrevolutionäre Kontakte angekreidet werden konnten. Mit dem, was der tote Gramsci hinterlassen hatte, ließ sich mehr anfangen, als mit dem, was der zuvor noch lebende Gramsci hätte Gefährliches sagen können. Vielleicht ist es ironischerweise gerade dem manifesten Desinteresse der Partei an Gramsci zuzuschreiben, dass er einmal überhaupt von den Gefängnisbehörden die Schreiberlaubnis erhielt und zum anderen die Möglichkeit hatte, die Hefte mit seinen Aufzeichnungen bei seiner Übersiedlung von einer Haftanstalt in die andere und später in die Kliniken vor der Beschlagnahme zu retten. Die Schwester seiner russischen Frau, die ihn während seines Klinikaufenthaltes fast täglich betreute, brachte nach seinem Tode die Aufzeichnungen in Sicherheit. Im russischen Diplomatengepäck gelangten sie nach Moskau. Der erste, der sie dort in den Jahren bis zu seiner Rückkehr nach Italien intensiv studierte, war Togliatti, der bis zu seinem Tode im Jahr 1964 die italienische Kommunistische Partei anführte. Als Togliatti 1944 nach Italien zurückkehrte, verkündete er ein politisches Programm, das von den aus der Illegalität auftauchenden und aus den faschistischen Gefängnissen befreiten alten kommunistischen Kadern zunächst sehr ungläubig aufgenommen wurde. Dieses Programm brach nicht allein mit der Tradition der KP, sondern auch mit der sozialistischen Arbeiterbewegung, die vor ihrer Gründung ja bekanntlich existiert hatte, also vor der Gründung der KP existiert hatte. Alle Hoffnungen auf eine revolutionäre Politik, ja selbst auf eine dezidiert reformistische Aktion der Arbeiterklasse wurden zunichte gemacht. Die leninische Formel vor der Umwandlung des imperialistischen Krieges in einen Bürgerkrieg wurde nicht einmal erwähnt, um widerlegt zu werden. Im Gegenteil. Selbst politische Forderungen wie die Abschaffung der durch den Faschismus kompromittierten Monarchie wurden hintangestellt. Togliatti rief aus, 1943/44, die Befreiung des Landes muss in der kürzestmöglichen Zeit zu Ende geführt werden. Das ist die fundamentale Pflicht, der alles andere untergeordnet werden muss. Entscheidend ist die Bildung einer starken und angesehenen Kriegsregierung, die den Krieg ernsthaft führt und im gesamten Land die dazu notwendige Atmosphäre schafft. Bald darauf traten die Kommunisten in die italienische Regierung ein, in der sie bis zu ihrem Hinauswurf durch die De Gasperi im Jahre 1947 ohne Unterbrechung verharrten. Sie wurden in Mittel- und Norditalien zu den wichtigsten Organisatoren der Partisanenverbände, die mit wechselndem Erfolg gegen die deutschen Truppen und die Einheiten der mussolinischen Satellitenrepublik von Salò kämpften, ohne jedoch in der Lage zu sein, durch ihren Einsatz den Krieg wesentlich zu verkürzen, da die eigentliche Kriegsführung durch die angloamerikanischen Truppen entschieden wurde. Die Kommunistische Partei hielt sich in ihrem politischen Handeln weitgehend an den ihr von der stalinischen Außenpolitik abgesteckten Rahmen. Auf den Gipfelkonferenzen mit den westlichen Alliierten war Italien zu deren, also zur westlichen Einflusssphäre, eingeteilt worden. Eine revolutionäre Politik der KPI hätte nur das Weltgleichgewicht durcheinander bringen können, an dessen Aufrechterhaltung die Sowjetunion ein großes Interesse hatte. Die Politik Togliattis unterschied sich in den Grundzügen nicht wesentlich von der Politik der französischen Kommunisten unter Maurice Thorez, vielleicht mit dem kleinen Unterschied, dass der von beiden Parteien adoptierte Chauvinismus, also Nationalismus, sich meist nur verbal gegen die Hitlerdeutschen richtete, während sich der französischen Kommunisten zugleich in der blutigen Niederschlagung einer algerischen Unabhängigkeitsdemonstration am Waffenstillstandstag des 8. Mai 1945 bewähren musste. Das ist mittlerweile, glaube ich, bekannt, dass es da an diesem Tag, wo also die algerische Nationalbewegung, es war bewusst gewählt, der 8. Mai, zum Anlass nahm, zu sagen, okay, der Krieg ist vorbei und wir möchten gerne auch demonstrieren, dass wir doch keine Kolonie mehr sein möchten. Das ist zum Anlass eines unglaublichen Massakers mit mehreren tausend Toten, also was die französischen Kolonialkräfte angerichtet haben, geworden. Und die Kommunistische Partei hat dies vielleicht nicht offen, aber doch stillschweigend mitgetragen. Die italienischen Kommunisten in der Regierung waren der Mitverantwortung für die Kolonien, die italienischen Kolonien, die von den Engländern besetzt worden waren, Libyen und Äthiopien, enthoben. Sie hatten dafür andere Sorgen. Die mittleren und unteren Parteikader, die entweder durch die bewaffneten Kämpfe gegen die Faschisten vor deren Machtergreifung und die Zeit der Illegalität danach mitgemacht oder sich in den Jahren nach 1943 im jungen Alter den kommunistischen Partisaneneinheiten angeschlossen hatten, sie alle glaubten, ein Doppelspiel zu spielen. Das heißt, sie glaubten, legal mit den bürgerlichen Parteien zusammenzuarbeiten, hinter ihrem Rücken aber die Revolution vorzubereiten. Es gibt aber nichts, was darauf schließen lässt, dass dies jemals die Strategie Togliattis gewesen ist. Die ständigen Aufforderungen in der Parteipresse und auf den Parteiversammlungen jener Zeit gegen, Zitat, die Überreste des Sektierertums in der Partei zu kämpfen, damit waren nur die Anhänger Bodigas gemeint, richteten sich deutlich gegen die naiven Hoffnungen auf das Doppelspiel. Übrigens hatte Togliatti schon in seinen ersten Reden 1944 betont, dass sich die Kommunisten der Tradition des Risorgimento, der bürgerlichen Einigungsbewegung Italiens im 19. Jahrhundert, eng verbunden fühlten. Enger als den Traditionen der italienischen Arbeiterbewegung des ausgehenden 19. und 20. Jahrhunderts. Zu einem festen Programmpunkt wurde dann auch erklärt, dass die Kommunisten erst die unvollendete bürgerlich-demokratische Revolution des Risorgimento zu Ende führen müssten, bevor an den Übergang zum Sozialismus auch nur gedacht werden könne. Die italienischen Kommunisten hatten im Exil, das ist bemerkenswert, diese Theorie der unvollendeten demokratischen Revolution, also im westlichen Exil, erbittert bekämpft, solange sie eine der Grundlagen des politischen Programms radikaldemokratischer antifaschistischer Gruppen war. Ebenso hervorzuheben ist, dass Gramscis Aufzeichnungen aus dem Gefängnis gerade um diesen Punkt konzentriert sind. Togliatti wird Gramscis insistieren auf der Notwendigkeit einer intellektuellen und moralischen Reform, wie es in den Gefängnisheften heißt, nicht entgangen sein. Engeren Mitarbeitern gegenüber hat Togliatti gelegentlich geäußert, wie sehr ihm im Moskauer Exil Gramscis Aufzeichnungen geholfen hätten, die italienischen Verhältnisse zu verstehen. Öffentlich hat er weder in den Jahren um das Kriegsende noch später verlauten lassen, wie sehr ihn Gramsci gerade auf diesen Programmpunkt der unvollendeten bürgerlichen Revolution hat hinweisen mögen. Es ist übrigens eine große Anstrengung von Bodiga gewesen, der aus Neapel stammt, also aus dem Süden, dem angeblich unterentwickelten Süden, dem tatsächlich unterentwickelten Süden, nachzuweisen, dass diese Unterentwicklung kein Überbleibsel feudaler Herrschaftsverhältnisse ist, die man erst bürgerlich reformieren, revolutionieren müsste, sondern dass es sich bereits um vollständig entwickelte kapitalistische Verhältnisse handelt, nämlich eine de facto koloniale Ausbeutung der südlichen agrarischen Landschaft durch die großen Industriekonglomerate Norditaliens mit halt dem Industrieknotenpunkt Neapel als wichtigster Scharnierstelle. Also diese Unterentwicklung des italienischen Südens hat er von Anfang als eine genuin kapitalistische und nicht als ein Überbleibsel feudaler feudaler Herrschaftsstrukturen interpretiert. Das war auch einer der entscheidenden Auseinandersetzungs- und Kritikpunkte in der Kontroverse so 22, 23 zwischen ihm und Gramsci. Es ist ohnehin schwierig, in historischen Untersuchungen nachzeichnen zu wollen, woher bestimmte politische Parolen ihren Ursprung genommen haben. Bei Parteien, die einer bestimmten Tradition verpflichtet sind, wie die kommunistischen Parteien, dem Marxismus, mag so etwas noch leichter sein als bei anderen, die sich Slogans ausdenken, ähnlich denen für Zigarettenmarken oder einer theoretischen Tradition oder einer bestimmten geschichtlichen Praxis sich gegenüber verpflichten zu müssen. Ohne einer theoretischen Tradition sich verpflichten zu müssen. Wenn also Togliatti die Parole von der unvollendeten bürgerlichen Revolution aufnahm, die für die entwickelten bürgerlich-kapitalistischen Länder im klassischen Marxismus spätestens seit dem Ende der nationalen Einigungsbewegung im 19. Jahrhundert als gegenstandslos betrachtet wurde, so liegt es nahe, dass es sich um eine vorübergehende taktische Losung handelt, die einer bestimmten augenblicklichen Lage entsprang. In Analogie zum klassischen Risorgimento, wo die Freischärler Garibaldis an der Seite der piemontesischen Armee und mit der außenpolitischen Unterstützung Frankreichs und Englands in Norditalien gegen die Österreicher und gegen die Bourbonen in Süditalien kämpften, konnten nun die Partisanen an der Seite der regulären italienischen Armee und der alliierten Streitkräfte gegen die Truppen Hitlers und seiner mussolinischen Verbündeten kämpfen. Für die Demokratie, die es wiederherzustellen galt, bevor an den Kampf für den Sozialismus gedacht werden konnte. Gramscis Name und die von ihm entworfene Theorie mussten dafür nicht eigens strapaziert werden. Die Zeit dafür war noch nicht gekommen. Gramscis theoretische Überlegungen aus dem Gefängnis enthielten auch keinen Hinweis auf gewaltsame Aktionen, mochten sie noch so entlegen in der Geschichte sich befinden. Gramscis Theorie beschäftigte sich nie, auch nicht in den Zeiten seiner ungehinderten politischen Tätigkeit, mit den Fragen gewaltsamer revolutionärer geschichtlicher Lösungen, sondern damit, wie auf allmähliche Weise, Zitat, molekulare Änderungen sich vollziehen konnten. Und merkwürdigerweise wurde Gramsci für seine Partei dann aktuell, als die Herausgeber seiner hinterlassenen Schriften den ersten Band publizierten, und zwar im Jahre 1948. Ein Jahr, nachdem die Kommunisten aus der italienischen Regierung verdrängt worden waren, genau zu einem Zeitpunkt, wo die italienische Arbeiterklasse in die Defensive gedrängt wurde, ohne zuvor die Gelegenheit gehabt zu haben, und dies nicht zuletzt dank der Stillhaltepolitik der Kommunisten und Sozialisten in der Regierung, ohne zuvor die Gelegenheit gehabt zu haben, die politisch-gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten zu bestimmen. Die Gewerkschaften, in denen die Kommunisten die Mehrheit innehatten, die aber bis 1948 auch von den christlichen Demokraten als Einheitsgewerkschaften mitverwaltet wurden, verzichteten über die Köpfe ihrer Mitglieder hinweg auf ausgedehnte Lohnkämpfe, stimmten der Entlassung überzähliger Arbeitskräfte in den Betrieben zu, verpflichteten die Arbeiter, die Interessen des kapitalistischen Wiederaufbaus zu ihren eigenen zu machen. Die bekannte Nazi-Parole Gemeinnutz geht vor Eigennutz wurde für die italienischen Arbeiter in ihrer realen Bedeutung um kein Deut lieblicher, wenn sie nunmehr aus dem Munde der dem nationalen Staatswesen verpflichteten Kommunisten kam. Bei den Partisanenaufständen Ende April 1945 schützten die bewaffneten Arbeiter nicht zuletzt die großen Industriebetriebe Norditaliens vor der Sprengung durch die abziehenden Truppen Hitlers und Mussolinis. Die von den kapitulierenden Truppen zurückgelassenen Waffen hätten mehr als ausgereicht, um die gesamte Industrie- und Landarbeiterklasse Norditaliens zu bewaffnen. Die Arbeiter zu entwaffnen war, wie in Frankreich, das erste Ziel der nachrückenden alliierten und regulären italienischen Truppen. Gleichwohl hatten in den ersten Nachkriegsjahren die Arbeiter viele Industriebetriebe fest in ihrer Hand, in denen die durch ihre Verbindungen mit dem Faschismus kompromittierten Besitzer sich nicht sehen zu lassen wagten. Diese Betriebe wurden von sogenannten Concili di Gestione, Betriebsleitungsräten, kommissarisch verwaltet, die aus Arbeiterfunktionären und Technikern bestanden. Die kommunistischen Regierungsmitglieder betonten jedoch ausdrücklich, diese Betriebsleitungsräte hätten nur rein technische Funktionen auszuüben. Sie seien in keinem Fall mit einem weitergehenden politischen Mandat zu versehen. Letzteres suchten die Kommunisten erst dann zu erreichen, als die unter dem Schutz der inzwischen rein bürgerlichen Regierung zurückgekehrten Besitzer die Concili di Gestione aufzulösen begannen. Da war es natürlich zu spät. Die Offensive des von Marshallplan-Geldern robust gemachten italienischen Kapitalismus nahm ihren Lauf. Wenn die Kommunisten Gramscis nachgelassene Schriften erst vom Jahre 1948 an veröffentlichten, so hatte das plausible editorische Gründe. Die mit der Entzifferung der Handschrift, der Zusammenstellung von thematisch ähnlichen Passagen und weiterem mehr zusammenhingen. Weniger editorisch, aber umso mehr politisch plausibel sind die Gründe, die sie davon abhielten, unmittelbar nach dem Kriege Antonio Gramscis aus seiner aktivsten politischen Periode der Jahre 1920 in Buchform wieder aufzulegen. In dieser Zeit hatten gewaltige Streiks der Industrie- und Landarbeiter das Land erschüttert. Streiks, die im Süden und im Norden in den Fabrikbesetzungen des Sommers 1920 ihren Höhepunkt gefunden hatten. Zusammen mit Togliatti und anderen Genossen hatte Gramsci im Mai 1919 die Zeitschrift Ordine Nuovo, die neue Ordnung, gegründet. In ihr entwickelte er eine bis in die letzten Einzelheiten ausgetüftelte, kunstvolle Theorie der Fabrikräte. Die Grenzen dieser Rätetheorie lagen darin, dass sie im Grunde nie den Rahmen überschritt, den das deutsche Betriebsrätegesetz zum Beispiel von 1920 absteckte. Weder die Pariser Kommune noch die ursprünglichen politischen Sowjets der ersten Revolutionsjahre in Russland standen bei dieser Konstruktion Gramscis Pate, sondern die Produzentenideologie von Proudhon und Sorel, die an den engen Umkreis des vereinzelten Industriebetriebs gebunden sind, von den gesamtökonomischen Entwicklungen völlig abstrahiert, und grob gesprochen eine kapitalistische Produktionsweise ohne die klassische Gestalt des Kapitalisten voraussetzt. Sozusagen ein selbstverwalteter Kapitalismus. In Bewegung gesetzt hätte dieses ökonomische Rätesystem zur Folge, dass die Belegschaft eines Betriebs sich in die Chimäre eines kollektiven Kapitalisten verwandelt. Und der muss sich, um zu überleben, selbst ausbeuten, da er den bestehenden Betrieben, die aus ebenso vielen Kollektivkapitalisten bestehen, in der Konkurrenz, also bezogen auf der Ebene der Volkswirtschaft oder des Gesamtkapitals, nur als Kapitalist gegenübertreten kann. Nun, wenn dies auch theoretisch richtig ist, also diese Kritik an dieser Räteideologie, es hat ja noch eine andere Seite. Die Arbeiter von 1945-46, von denen viele noch die Zeit der großen Streiks und Fabrikbesetzungen von 1920 mitgemacht hatten, hätten sich wenig Skrupel aus der Ideologiehaftigkeit des theoretischen Rätekunstwerks Gramscis gemacht. Nicht so sehr die Ideologie, sondern eher die Erinnerung an die wirklichen Kämpfe, auf deren Hintergrund sie entstand, diese Ideologie hätte eine gewisse Orientierungsbasis abgeben können. Das durfte aber nicht sein. Dieser Meinung waren einige italienische Rezensenten, als 1954 Schriften Gramscis aus dem Ordine Nuovo erschienen, ein Jahr bevor die kommunistisch-sozialistische Gewerkschaft bei den Betriebsratswahlen in den Turiner Fiat-Werken eine vernichtende Niederlage erlitt, durch die sie ihrer seit Kriegsende klaren Mehrheit verlustig ging. Der Gramsci für die Arbeiter, der bei Kriegsende aktuell gewesen wäre, war es 1954 nicht mehr. Waren die Enttäuschung und die Frustration schon zu groß. Von 1956 an, dem Jahr des 20. Parteitags der KPdSU und der Niederwerfung des ungarischen Volksaufstandes, sind die Räteschriften Gramscis ein beliebtes geistiges Spielzeug für politisch radikalisierte Intellektuelle innerhalb und außerhalb Italiens geworden, die sie als Hebel einer gewaltsamen oder auf dem Wege der Doppelherrschaft friedlicher zu erreichenden sozialen Revolutionen missverstehen. Im zweiten angegebenen Falle teilen sie ein Missverständnis Gramscis, von dem er nicht abzubringen war, solange ihm lediglich seine Altersgenossen Angelo Tasca, auch einer der Mitbegründer von Ordine Nuovo, und Bordiga mit noch so triftrigen Gründen auseinandersetzten, dass er nämlich die Rolle von Partei und Gewerkschaften vernachlässige. Erst nachdem sich der Zweite Weltkongress der Kommunistischen Internationale, Sommer 1920 in Moskau, mit ähnlichen Argumenten gegen die Gründung treibhausartiger Räte wandte, ließ sich Gramsci durch die Autorität der russischen Parteiführer in der Komintern überzeugen. Gegenüber der wirklich tiefgreifenden, aber führerlosen Klassenbewegung der Jahre 1919-1920, die ihr Vehikel vor allem in den Gewerkschaften fand, waren die auf Anregung Gramscis und seiner Freunde des Ordine Nuovo in Turin entstandenen Fabrikräte von geringer Bedeutung. Sie dehnten sich von wenigen Ausnahmen abgesehen nicht über Turin hinaus aus und selbst in Turin lag ihr Schwerpunkt in nur einigen metallverarbeitenden Betrieben. In den riesigen Fiat-Werken bestanden sie nur in einigen, nie aber in allen Betriebszweigen. Der Voluntarist Gramsci hielt jedoch ein bis ins Letzte ausgemaltes Modell für zureichend, eine gültige Theorie und als solche zur materiellen Gewalt zu werden, die die Massen ergreift. Alles, was an Apologetischem über den großen Marxisten, das ist natürlich ironisch gemeint, Gramsci geschrieben worden ist, muss entgegengehalten werden, dass dieses Urteil einer Prüfung seiner Schriften und seines politischen Handelns nicht standhält. Die Legende vom großen Marxisten Gramsci wurde von Togliatti als weit angelegtes politisches Manöver begonnen und wird von einer großen Zahl Intellektueller in Italien und im Ausland dadurch am Leben erhalten, dass sie in seine Schriften etwas hineinlesen, was beim besten Willen aus ihnen nicht herauszulesen ist. Die Gestalt Gramscis ist zu einem Ursprungsmythos der italienischen KP geworden, deren Konturen lange Zeit in der Geschichte verschwammen. Wer vor 10, also Anfang der 60er Jahre, versucht hätte, verlässliche biografische Daten aus der damals vorliegenden Literatur über Gramsci und die KP zu erhalten, hätte sich für ganze Lebensabschnitte einer undurchdringlichen Nebelwand gegenüber wiedergefunden. Erst in den letzten Jahren ist es möglich geworden, nicht zuletzt dank einer Fülle von Dokumentarveröffentlichungen aus den Archiven, das Leben Gramscis in großen Zügen nachzuzeichnen. Eine der besonders hartnäckig behaupteten Stereotypien, die sich noch heute zuweilen in Überschriften zu Gedenkartikeln für Gramsci in der Parteizeitung Unità findet, ist, Gramsci als den Gründer der italienischen KP herauszustellen. Aber damals befand er sich, als die Partei 1921 in Livorno gegründet wurde, erwiesenermaßen und ganz ohne Polemik einfach nicht an vorderster Front, weil, wenn man so will, ein Mitläufer. Der eigentliche Motor dieser Gründung war eine bereits seit 1919 in der alten SP, Sozialistischen Partei, bestehende Fraktion, kommunistische Fraktion, die von besagten Bodiga angeführt wurde. Es hat lange gedauert, bis sich die Gruppe um Gramsci, von der sich dann Gramsci nochmal kurzzeitig abgespalten hatte, dieser kommunistischen Fraktion überhaupt angeschlossen hatte. In den ersten Jahren, beiden Jahren des Aufbaus der Kommunistischen Partei, wurde die Partei von Bodiga geführt, der 1923 mal zum ersten Mal verhaftet wurde. Gramsci leitete bis in den Mai 1922 als Chefredakteur den zur Tageszeitung gewordenen Ordine Nuovo und ging darauf als italienischer Kominternabgesandter nach Moskau, wo er seine russische Frau kennenlernte, mit der er zwei Kinder hatte, deren letztes er nie mehr von Angesicht kennenlernen konnte, weil er 1926 verhaftet wurde. Die italienische kommunistische Partei war da die größte Partei, ich kürze es jetzt ein bisschen ab, war die größte Partei innerhalb der Kommunistischen Internationale, die sich der Unterwerfung der verschiedenen Sektionen unter die außenpolitischen Interesse der Sowjetunion sperrte. Anders also als die französische und auch anders als die dann immer sehr unentschlossene, mal besonders links, mal eher rechts schwankende deutsche kommunistische Partei. Sie war also sozusagen der Hemmschuh einer sich durchsetzenden Nationalisierung. Also durchsetzende Nationalisierung heißt, jede Partei muss ihren eigenen nationalen Weg zum Sozialismus finden, und zwar immer unter Berücksichtigung der außenpolitischen Direktiven Russlands. Etwas, was wir hatten vorhin, diesen feinen Unterschied, ob man sich als italienischer Kommunist versteht oder als Kommunist oder Kommunistin in Italien, auf heftigsten Widerstand bei Bodiga stieß. der zum Unglück der Moskauer Parteiführung auch noch hochrangige Funktionen in der Dritten Internationale innehatte. Also auch sozusagen im Kopf selber da die Opposition verkörperte und dafür eintrat, den internationalistischen Weg nicht zu verlassen. Gramsci war, was das anging, wohl tatsächlich recht unbeleckt und hatte sogar zwischenzeitlich mit der Position Bodigas dann sympathisiert. Die beiden waren ja wohl offensichtlich sehr gute Freunde auch. Und er wurde dann von den Moskauer Granden, damals war das tatsächlich noch ein Trotzki, der es ein wenig später nicht mehr war und das auch dann bedauert hat. Sinofjew, auch ermordet worden später, Bucharin, von denen wurde er also angetrichtert. Nein, Gramsci, ich mache es ein bisschen plakativ, wir müssen eine eigene Fraktion aufbauen und müssen die Sinistra, die kommunistische Linke, so hieß die Gruppe um Bodiga, isolieren. Und er sagt es dann auch, schwenkt dann ein, geht dazu über, formuliert dann in einem Leitartikel, Bodiga stellt sich auf den Standpunkt einer internationalen Minderheit, wir müssen den Standpunkt einer nationalen Mehrheit einnehmen. Besser als mit diesen kurzen Sätzen Gramscis lässt sich kaum die Differenz zwischen dem internationalistischen Kommunismus und dem heute vorherrschenden Nationalen beschreiben. Vordergründig geht es darum, dass sich Bodiga innerhalb der Internationale bewusst in eine Minderheitenposition begibt, während Gramsci sich bemüht, die Mehrheit einer nationalen Sektion der Internationale zu erobern. Man erkennt also, es geht noch weiter, man erkennt also, oder es zeichnet sich, das kann man aber vielleicht auch jetzt sagen, es zeichnet sich vielleicht auch ab, in welche Richtung das geht, was es dann heißt, diesen nationalen Standpunkt zu vertreten, dass man halt den vermeintlichen Entwicklungsgrad einer bürgerlichen Gesellschaft als eine Norm akzeptiert, an der sich proletarische Politik zu orientieren hat. Die Norm wäre zu sagen, ja, der Süden muss sich so entwickeln können, dass er dem Norden irgendwann gleichkommt. Also es ist hier eine eindeutig politische Sichtweise, die diese ökonomische Sichtweise, nein, der Süden ist eben nicht rückständig, sondern diese Rückständigkeit ist ökonomisch bedingt durch das norditalienische Kapital. Es kann deshalb nicht um die Akzeptanz dieser Norm gehen, einer einheitlichen nationalen Entwicklung. Und alles, was dann sozusagen Gramsci in diese Richtung geht, nimmt immer mehr oder immer stärker diesen national gefärbten oder italienisch-national gefärbten Charakter an und verlässt immer mehr das Vokabular marxistischer Klassenkampftheorie. Jetzt kann man natürlich sagen, so what? Es ist ja nur das Vokabular, was man verlässt. Wir sind ja nicht schriftgläubig. Aber der Punkt ist ja, und das hat ja versucht, Riechers an den verschiedenen Punkten zu zeigen, dass ja in allen Wendepunkten der italienischen Geschichte, sei es jetzt die roten Jahre 1919, 1920, sei es der Abwehrkampf 1922 gegen den Faschismus, sei es die Frage der Bewaffnung der Industriearbeiter 1943, 1944, dass an all diesen Wendepunkten mehr drin gewesen wäre. Wir können das nicht sagen, man kann natürlich nicht rückwirkend eine Geschichte schreiben, es ist wirklich müßig, die Diskussion. Weder würde ich sagen, das waren die Punkte, oder weder kann ich guten Gewissens sagen, das sind die Punkte, wo die sozialistische Revolution verpasst wurde, noch ist das Totschlagargument natürlich zu akzeptieren, dass man sagt, ja, ja, wenn die Italiener die Revolution gemacht hätten, dann wäre die Atombombe gefallen. Ja, weil es war ja ein Bruch in der Absprache der Aufteilung der Einflusssphären. Wir können es nicht sagen. Was wir aber anhand der Fakten sehen können, es ist aber auch nicht versucht worden oder es ist auch nicht versucht worden, in diese Richtung gehend zu handeln, sondern es gibt zum Beispiel einen Bericht eines amerikanischen Offiziers, der, glaube ich, auch Verbindungsmann war, zwischen den amerikanischen Streitkräften und der italienischen zivilen Verwaltung in Neapel. Der berichtet über Neapel 44, 45, über diese extreme Armut, Trostlosigkeit in der Stadt. Und er berichtet aber auch darum, das kann doch nicht sein, dass das Hauptanliegen der offiziellen Kommunisten ist, nur die Abweichler zu denunzieren. Also es geht doch eigentlich, er sagt jetzt natürlich aus seiner amerikanisch-bürgerlichen Sicht, Moment mal, wir haben doch hier gerade den Faschismus beseitigt und das Erste, an was ihr denkt, ist, die Abweichler zu beseitigen. Was in so einem pragmatischen Kopf einfach nicht reinkommt. Das wäre die Kritik. Also mir geht es nicht um eine maximalistische Kritik, zu sagen, ihr habt die Revolution verspielt. Das können wir nicht sagen, das kann man nicht belegen. Genauso wenig kann man aber auch belegen, es musste so sein. Es war einfach dieser historische Determinismus. Sie konnten nicht anders handeln. Alles, was sich aus der Taktik von dem Erfinder, in Anführungsstrichen, des Philosophen Gramsci, nämlich diesem Togliatti, entnehmen lässt, zum Beispiel, weist genau in die Richtung, dass es darum ging, überschießende Kräfte innerhalb des Proletariats zu beseitigen, zu isolieren, zu bekämpfen. Das wäre die Kritik. Genau. Dann mache ich dann jetzt hier den Schnitt. Und ja, wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid, vielleicht habe ich euch vielleicht doch sehr, sehr stark zugetextet. Aber ja, der Vertreter der Anklage hat gesprochen und jetzt bitte ich um Intervention. Ja, interveniert bitte. Vielen Dank für deinen Vortrag, Felix. Gibt es schon Fragen? Ja. Ich hätte tatsächlich erstmal eine ganz kurze Verständnisrückfrage. Geht es jetzt um Kritik an Gramsci oder um Kritik daran, was die italienische kommunistische Partei nach dem Zweiten Weltkrieg aus Gramsci gemacht hat? Beides. Es ist verklammert. Also ich habe beides gedacht, es ist verklammert, das ist dann auch so ein bisschen die Anstrengung. Natürlich, da ist sich der Riechers ja natürlich bewusst, wir reden hier tatsächlich über ein Opfer, über einen Mensch, der einen heroischen Überlebenskampf geführt hat und der auf jeden Fall nach seinem Wissen und Gewissen integre Figur war. Es geht also nicht darum, jemanden, ja, mit genau der Weise zu begegnen, wie er die Stalinisten, Trotzki, auf ihn färbte das ja auch ab, mit den Gegnern umgegangen sind, nämlich die persönliche Denunziation zu wählen. Das sind Hohlköpfe, Idioten, Flachköpfe, bis hin zu diesem Unmenschen- und Personenvorwurf. Und Trotzki hat sich ja auch dazu hinreißen lassen, glaube ich, die Passagen, ja, war Stalin Alkoholiker, ist ein Kinderschänder oder so. Und nein, darum geht es nicht. Also die persönliche oder die, auch wenn man das jetzt natürlich nochmal etwas von der Biografie wegdrängt, um diese Dimension geht es nicht. Und deshalb macht da vielleicht auch Riecher so ein bisschen, oder ich mache mir das zu eigen, so ein bisschen so einen Eiertanz. Also es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass er diese Anstrengung unternommen hat, seine Zeit zu begreifen. Darum geht es nicht. Und dass er dafür vielleicht in Gegenden, in geistige Regionen dann abgestiegen ist, die sehr ungewöhnlich sind für einen Marxisten oder einer Kommunistin, sich also so stark mit Kultur zu beschäftigen. Das ist per se nicht illegitim. Trotzdem, das wäre ja so die Kritik, gibt es einfach große Defizite? Hat er bestimmte Kampfsituationen, wie vielleicht 1919, 1920, nicht adäquat erfasst? Und darum gilt beides. Es gilt, das darzustellen, was mit ihm gemacht wurde, also auf welchen Sockel er gestellt wurde, das zu kritisieren. Und es gilt aber auch, dann genau hinzugucken und zu sagen, ja, hat er denn wirklich diese historischen Situationen, 1919, 1920, hat er die historische Situation in der Sowjetunion 1917, hat er das wirklich voll erfasst oder gibt es da Defizite? Und über diesen Umweg kann man natürlich wieder über uns reden, weil was heißt das, wenn wir uns diese Theoreme, die sich vielleicht einem Defizit, einer defizitären Sichtweise verdanken, wenn wir die uns zu eigen machen? Also reproduzieren wir damit nicht theoretische Fehler, die anderswo vorgedacht sind? Ich würde gerne fragen, ob du noch mal ausführen kannst, was genau die Kritik an der Rätekonzeption von Gramsci 1920-21 ist. Und das scheinen ja auch verschiedene Sachen zu sein. Also die Kritik von Christian Riechers, die Kritik von Bordiga und vielleicht irgendwie deine Kritik. Weil so wie das Christian Riechers in seinem Buch darstellt, hat er tatsächlich Gramsci in dieser Zeit die rätekommunistische Position vertreten, nämlich indem er gesagt hat, wir können nicht mit der Gewerkschaft die Revolution machen, wir können nicht mit der Partei die Revolution machen, das sind legalistische Positionen, die uns mehr in den bürgerlichen Staat hineinführen. Wir müssen setzen auf die Räte in den Fabriken, die sozusagen die politische und ökonomische Organisierung der Arbeiterklasse herstellen können. Und er stellt sich vor, irgendwie ein Netz von solchen Fabrikräten, das sich über ganz Italien zieht. Und jetzt gab es irgendwie Kritik an dieser Konzeption auf verschiedenen Ebenen. Die eine Ebene kommt, glaube ich, so von Christian Riechers, weil sich das so bei dem wiederholt, dass er sagt, die Rätekonzeption, die Gramsci zu der Zeit hatte, geht nicht mal über das Betriebsrätegesetz in Deutschland hinaus. Ja. Und das scheint mir erklärungsbedürftig, weil das ja sehr unterschiedliche Voraussetzungen sind. In Deutschland gibt es eine Revolution, die von einer starken Rätebewegung getragen wird und dann sozusagen wird diese Arbeiterbewegung von der Sozialdemokratie vertröstet und sie schreiben dann, weil das eine Massenforderung ist nach den Räten, schreibt das dann in die Weimarer Verfassung rein und verkommt aber sozusagen, also es geht von Räten als Institutionen, die die Fabrik kontrollieren und organisieren, hin zu, es sind Vermittlungsinstitutionen, die irgendwie mal helfen können, wenn es zu einem Konflikt zwischen Chef und Belegschaft kommt. Also es ist eine Entschärfung quasi. Und aber in Turin irgendwie die Bestrebung, da gibt es einen Generalstreik und die Räte fangen irgendwie an, wichtige Institution zu werden. Das ist irgendwie sozusagen mir nicht ganz klar, wie diese beiden Situationen da sozusagen so miteinander abgeglichen werden. Und dann sozusagen die andere Kritik zu sagen, wenn sozusagen die Räte diese starke Position haben, dann kommen wir dazu, dass wir einen selbstverwalteten Kapitalismus organisieren, wo sozusagen ich so ein bisschen denke, okay, ist das nicht eine Kritik, die man an dem Rätekommunismus dann insgesamt formulieren müsste, wenn man sozusagen sagt, also weil das ja das Herausstellungsmerkmal des Rätekommunismus ist, zu sagen, wir brauchen weder Partei noch Gewerkschaft, sondern die gesellschaftliche Organisierung und die revolutionäre Organisierung, die gehen von der Betriebsebene selbst aus und haben da ihren Ausgangspunkt und dahinter geht's nicht. Ja, wenn man sozusagen aber ausgeht von Verhältnissen, die nun mal kapitalistisch sind, landet der Rätekommunismus dann nicht auch automatisch in diese Tendenz? Was würde Bordiga dazu sagen und war der dann ein Rätekommunist oder nicht? Oder hatte der nicht vielmehr eine starke zentralistischere Ausrichtung von der Partei her? Ja, das ist sicherlich so der, auch vielleicht das, was heute noch am meisten beschäftigt. Ich bin jetzt mehr oder weniger punktgenau hier zu dieser Veranstaltung eingetroffen in Chemnitz, weiß also nicht, was diskutiert wurde. Ich habe kurz bei dem Workshop gelauscht, aber war ich ja nur so mittendrin, kann da kein Urteil abgeben. Weiß also nicht, was sozusagen ihr oder hier in der Woche als Nukleus eures Interesses an Gramsci sich herausgeschält hat. Aber mir scheint das auch so zu sein, dass es auf diese heiße Zeit zuläuft. So, Punkt, erst dazu. Dann möchte ich und dann kann ich ganz konkret das, was dazu sagen, was du sagst, und auch ganz schnell. Ich lese eine Passage vor, wo das nochmal deutlich wird, aus diesem von mir erwähnten einzigen Interview in der Öffentlichkeit, das Bordiga gegeben hat, wenige Wochen vor seinem Tod 1970. Da ist er gefragt worden, 1920 erreichte der landesweite Aufstand mit den Fabrikbesetzungen den Höhepunkt, eine Episode, die die Anstrengungen und Hoffnungen der kommunistischen Gruppe in Turin, der von Gramsci initiierten L'Ordine Nuovo, erfüllte. Waren auch Sie überzeugt, dass dieser Weg zur Revolution führen würde? Und was trennte Sie in dieser Zeit von Gramsci? Antwort. Mit den berühmten Fabrikbesetzungen erreichte die Arbeiterbewegung im Herbst 1920 ihren Höhepunkt. Das war nach der Rückkehr der italienischen Delegierten, die an einem zweiten Kongress der KI, der Kommunistischen Internationale, teilgenommen hatten. Die Frage nach dem revolutionären Verlauf jener Bewegung war in der Sicht beider Gruppen, der um L'Ordine Nuovo und der um Il Soviet, das ist also die Bordiga-Gruppe, unterschiedlich, ja sogar gegensätzlich. In der Kritik an der Turiner Gruppe schrieb der Il-Sowjet damals, also schrieb ich damals, aber man spricht nicht von sich in der ersten Person, die Fabrik einnehmen oder die Macht ergreifen, als polemische Überschrift. Prinzipielle Argumente vorbringend leugneten wir, dass sich die kommunistische Revolution mittels der Eroberung der Betriebe und der wirtschaftlich-technischen Leitung seitens der Belegschaft einleiten ließe, was Gramsci meinte. Unserer Auffassung nach sollten die politischen Arbeiterkräfte zum Angriff auf die Polizeipräsidien und staatlichen Präfekturen übergehen, um die große aufständische Bewegung anzubahnen, die schließlich vermittelst des Aufrufs zum nationalen Generalstreik die politische Diktatur des Proletariats herbeiführen sollte. Eine Perspektive, die der geschickte und nicht dumme Führer der italienischen Bourgeoisie Giovanni Giolitti offensichtlich intuitiv erfasste. Giolitti ignorierte die Forderungen der Industriellen, wonach die Fabriken mittels der Staatsgewalt geräumt und ihren juristischen Eigentümern zurückgegeben werden sollten. Dass sich die Industrieanlagen in Händen der Besetzer befanden, war für ihn gleichbedeutend damit, ihnen eine völlig unwirksame Waffe zu überlassen, um die Macht und Privilegien der kapitalistischen Minderheit zu bedrohen und stürzen zu können. Zum anderen hätte die Leitung der Produktionsmittel seitens der Arbeiter auch nicht die Tür zu einem nicht privaten Regime gesellschaftlicher Produktion geöffnet. Unsere taktische Linie war die, der Arbeiterpartei den Einfluss und die Kontrolle über die traditionellen Gewerkschaftsorganisationen zu sichern und nicht schon die Kontrolle über die Fabrikräte und Arbeitsabteilungsleitungen, wie es der Ordinovismus, also die Ideologie Gramscis, zu der damaligen Zeit vorsah. Das trennte mich zu jener Zeit ganz klar von Gramsci und ich ging nie davon aus, dass die Besetzung der Fabriken uns der sozialistischen Revolution näher bringen könnte. Das ist jetzt der Standpunkt von Bodiga, es ist nicht meiner, aber er ist ganz interessant, wenn man das nämlich auf ein etwas abstrakteres Bild bringt. Und zwar darin, welche Kraft schafft es, die Menschen, die widerständigen Menschen, die klassenkämpferischen Arbeiterinnen und Arbeiter aus den isolierten Schranken ihrer Kämpfe, und jeder Kampf ist erstmal ein isolierter, weil er einfach in Raum und Zeit an einem definierten Ort stattfindet, herauszureißen. Und Bodiga meinte, es gibt eigentlich nur ein Subjekt, das dazu in der Lage ist, das ist die Partei. So, das ist keine politische Größe für ihn, die Partei. Das ist, wenn man so will, eine sozialontologische Größe. Also in dem Moment, wo das Proletariat kämpft, und wo es gezwungen ist, über die Betriebsschranken hinauszublicken oder über die Wohnquartiere hinauszublicken, weil da wird man schnell eingekesselt und fertig gemacht, braucht es ein Organ, das genau das bewerkstelligt, dass man also die Betriebsschranken und die Wohnquartiersschranken überschreiten kann. Und das wird einfach die Partei sein, die sich niemand, er sagt, die Partei hat sich niemand ausgedacht, sondern es ist notwendiger Bestandteil dieses historisch-sozialen Umwälzungsprozesses. So als also eine sehr ontologisch fundamentale Sicht, dass es dieses Organ geben muss. Punkt. Und ich sehe darin, ich finde das interessant, ich sehe die Notwendigkeit und es ist natürlich auf der einen Seite auch gleichzeitig schrecklich. Also die Notwendigkeit sehe ich tatsächlich darin, dass es zu einer Situation kommen muss, dass die Kämpfe, man hat heute natürlich einen weiteren Begriff von Klassenkampf, die Beschränkungen, die örtlichen, zeitlichen Beschränkungen, räumlichen Beschränkungen überschreiten muss. Und dass es umgekehrt, wie das zum Beispiel dieser Giolotti wohl wirklich intuitiv erfasst hat, umgekehrt Absicht des Gegners ist, diese Kämpfe immer wieder zu isolieren und auf diesen isolierten Feldern zu lassen. Ich würde aber tatsächlich, und da bin ich sehe auch übrigens in der Tat diese Gefahr im Rätekommunismus oder dass es in dieser rätekommunistischen Bewegung, zumindest in den 1920er Jahren, zu wenig Bewusstsein dafür gibt, dass der Betrieb an sich ja kein neutraler Ort ist, den man einfach dann, wo man den Kapitalist verjagt und dann geht aber alles so weiter, sondern dass schon die Arbeitsweise und die Organisationsweise der Arbeit an sich repressiv ist und nicht einfach von Arbeiterinnen und Arbeitern für ihre Zwecke gewonnen werden kann. Also dieser Gedanke bei Bordiga ist übrigens ganz, ganz stark. Also schon die Kritik, auch ganz früh zu sagen, guckt bei Marx, schaut es euch an. Der erste Band handelt eigentlich nur davon, in seinem Kern des Kapitals, von innerbetrieblicher Herrschaft. Die ist Technik vermittelt, die ist Rationalität vermittelt. Technik und Rationalität sind keine neutralen Größen, das sind meine Worte. Aber es steht ja über hunderte von Seiten bei Marx drin. Und er aktiviert das wieder, dieses Denken, dieses ursprünglich Marx'sche Denken, und sagt, nein, wir müssen die Betriebe nicht erobern, wir müssen sie im Grunde genommen zerstören. So. Bordiga war immer auch ein enormer Gegner dieser Sichtweise, dass sich erst die Produktivkräfte entwickeln müssen und dann haben sie eine gewisse Reife und dann kann der Sozialismus kommen, sagt er, nein. In dem Moment, wo es kapitalistische Bedingungen gibt und wo diese der zentrale Motor einer Gesellschaft sind, völlig unabhängig, wie hochentwickelt diese kapitalistische Gesellschaft ist, ist natürlich der Sozialismus möglich. Und es gibt kein abstraktes Niveau der Produktivkräfte, das man erstmal erreichen müsste. Aber was ich glaube, dass tatsächlich, und das ist sicherlich was Visionäres, was da bei Gramsci drinsteckt, und jetzt sage ich das zu seiner Verteidigung, dass natürlich die Arbeitsteilung und auch das Wissen, was sich bei den Menschen, die arbeiten, halt versammelt, ein Maß angenommen hat, dass eigentlich längst klar ist, dass sie ja sowieso den ganzen Laden schmeißen und sie auch in der Lage sind, von sich aus den Kontakt herzustellen. Es braucht also nicht noch einen abgesonderten, das würde ich sagen, es braucht heutzutage keinen abgesonderten Apparat mehr. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem Arzt, der, ein ganz liberaler Typ, völlig politisch, völlig unauffällig, darum geht's nicht, und der aber auch ganz klar gesagt hat, natürlich ist das mit der Pflege eine Riesenkatastrophe. Und diese ganze Pflege, der ganze Pflegebereich funktioniert nur, weil die Leute ihn eigentlich selber organisieren, weil sie sich selber gegenseitig helfen, weil sie im Grunde genommen alle Arbeitspläne selber machen, weil sie entgegen allen Kostenrechnungsplänen des Klinikbetriebes den ganzen Ablauf von sich aus am Laufen halten. Und das ist schön und schrecklich. Es ist schön, weil es zeigt, ja, das ist Kommunismus, das ist die Selbstorganisation, das ist die Kooperation in der Arbeit, das geht, das machen die Leute, das muss man ihnen nicht sagen. Und es ist natürlich gleichzeitig schrecklich, weil genau diese Kunst der Kooperation und der Selbstorganisation am Arbeitsplatz auch die Maschine am Laufen hält, also den Kapitalismus. Ich glaube, Bordiga hat sogar mal, ich weiß nicht, es gibt diese Anekdote, es kann sogar von ihm sein, er hat mal gesagt, der Kapitalismus ist die schlechteste Art und Weise, den Kommunismus zu organisieren. Wenn man nämlich annimmt, dass wenn die Leute zusammenarbeiten, es diese kommunistischen Formen gibt, dass es also kein Ziel einer Gesellschaft ist, sondern im Grunde genommen schon so eine Art Daseinsmodus der Menschen. Und das zeigt sich in diesen vielfältigen Kooperationsformen. Würden also die Leute in der Pflege Dienst nach Vorschrift machen, dann würde das System innerhalb weniger Tage zusammenbrechen. Es würden aber auch Leute sterben, das ist ja klar. Also machen sie es nicht. Oder kommen nicht auf die Idee, wollen es auch nicht, wäre unmenschlich gegenüber den Leuten, die Pflege brauchen. Und das ist so ein bisschen die Krux. Und das ist die Frage, das ist, finde ich, der Nervpunkt. Bordiga wird sagen, wir brauchen das Organ, das diese Kämpfe vereinheitlicht, das den Leuten im Grunde genommen das Bewusstsein ihres Handelns nahe bringt. Da ist er relativ nah natürlich auch bei Lenin, von dem er ja auch kommt. Ich würde sagen, nein, das Wissen der Leute hat sich enorm vergrößert. Wir leben nicht mehr im Jahr 1920. Und da ist bei aller Kritik am Rätekommunismus, da wird man vielleicht sogar auch dann wieder den Gramsci zu Ehren kommen lassen, da sind wir heute weiter. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass die Möglichkeit von Räten darin besteht, diese Vereinheitlichung von Kämpfen hinzubekommen. Räte als Form der Kommunikationsorgane, der Austauschorgane, der Vernetzungsorgane. Das Entscheidende ist tatsächlich, die Isolationsform dieser Gesellschaft überwinden zu wollen. Also mit den Kämpfen nicht isoliert an einem Ort zu bleiben. Ich glaube, es ist sogar fast eine Überleitung zu dem, was, wie heißen die, Vogliamo Tutto über revolutionäre Stadtteilarbeit genau. gleich machen. Aber ich würde mal das auch so interpretieren. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich glaube, das geht in die Richtung, ja.